So etwas passiert doch nicht. Kriminalhörspiel von Peter Micheladiges nach zwei Kurzgeschichten von Jan Willem van der Wittering. Adjutant Heubstra und Brigadier de Chia hatten beide freundliche Augen, obwohl sich diesen, blassblau die einen, dunkelbraun die anderen, die Welt nicht immer von ihrer besten Seite zeigte. Schön wär's, wenn heute Abend nichts Ernsthaftes mehr passieren würde. Schön wär's schon. Heubstra nahm sein zerknittertes Jackett und hängte es sich über die Schultern. Komm, wir müssen einen kleinen Schluck trinken gehen. De Chia stand vor dem Spiegel und gab seinem Halstuch den gewünschten Sitz. Du zahlst. Du bist dran. Na schön. Schon aber geschah rund 3 Kilometer entfernt in Amsterdams exklusivem Restaurant Plümgarden etwas, das dem Gang dieses Abends seine zwangsläufige Wendung geben sollte. Plopp. Bitte? Ich habe einen Plopp gehört. Der Herr aus dem Mittleren Osten in seinem maßgeschneiderten Businessanzug, er sah fantastisch aus, erfreute sich vor kurzem noch bester Gesundheit. Er wollte gerade in ein Stück frischen Toast mit Kaviar beißen, als ein kleines, rundes Loch auf seiner Stirn erschien und sein schöner Kopf vornüber in die vorbildliche Nouvelle Cuisine des Hauses plumpste. Verzeihung, mein Herr. Der Maitre konnte sich das außergewöhnliche Verhalten des eleganten Gastes nicht erklären. Ich habe einen Plopp gehört. Die attraktive junge Dame, die wie ein Fotomodell aussah und mit am Tisch saß, nippte etwas Champagner, während Maitre und Kellner sich um ihren toten Begleiter bemühten. Ist es Mord? Ja, das ist es wohl. Soll ich Sie rufen? Das sollten Sie tun. Der Kellner rief die Polizei an und anstatt den Abend in Ruhe und Frieden genießen zu können, waren Krebster und Dechir in kaum 20 Minuten an Ort und Stelle. Wer hat den Schuss abgegeben? Der Kellner konnte sich nur vage erinnern, einen dunkelhäutigen jungen Mann mit kahlgeschorenem Kopf gesehen zu haben. Es war ein Heidenbetrieb. Die Gäste kamen und gingen. Es könnte sein, dass der Mann eine hellbraune Hose und eine Lederjacke getragen habe. Jedenfalls war er auf den Tisch zugesteuert und kurz stehen geblieben. Plopp! Und was hat er danach gemacht? Er muss gegangen sein. Der Maitre fühlte sich zum Eingreifen verpflichtet. Sie haben dem Mörder erlaubt zu gehen, während unser Gast zur Hölle fuhr? Zur Hölle? Kannten Sie ihn so genau? Nein. Aber warum dann Hölle? Oder eben Himmel. Der Brigadier wandte sich an die attraktive junge Dame. Nun? Nein. Die junge Dame wusste bedauerlicherweise überhaupt nichts, da sie in dem entscheidenden Moment gerade in ihrer Handtasche nach einem Taschentuch schaute, weil sie niesen musste. Dieser Araber war Ihr Freund? Nicht mehr als eine Bekanntschaft. Die junge Dame ließ ihre Wimpern flattern und bewegte ihren reizvollen Hals. Ihren Namen bitte. Everts. Mevrouw Everts. Nennen Sie mich Yvette. Adjutant Krebstra reichte es jetzt und seine schwere Hand ließ sich auf die Schulter des Maitre nieder. Alle raus jetzt. Sagen Sie den Gästen und dem Personal, dass sie gehen sollen. Der Maitre entschuldigte sich laut bei den Gästen und die Kellner holten die Mäntel. Ich auch? Mevrouw Everts stand auf. Nein. De Chia schnippte ein Feuerzeug an, denn die Dame hielt eine Zigarette zwischen den Fingern. Ich glaube, sein Name war Omar. Tatsächlich. Er hat sie ausgeführt, aber Sie sind sich nicht sicher, wie er hieß. Haben Sie ihn auf der Straße getroffen? Hat er hinter Ihnen hergepfiffen und Sie sind stehen geblieben? Mevrouw Everts lächelte versöhnlich. Nein. Die Agentur hat mich vermittelt. Ich arbeite als Hostess. Ein Mann zahlt und er bekommt dafür einen Abend lang meine Gesellschaft. Auch für eine Nacht? Auch für eine Nacht. Krebstra sah weg und zündete sich eine Zigarre an. Habe ich Sie enttäuscht? Sie wissen wohl nicht, wie hart das Leben ist. Eine Frau muss zusehen, wo sie bleibt. Doch hier beäugte misstrauisch die Zigarre von Krebstra. Hey, du solltest mal deine Marke wechseln. Eine Hure und ihr Kunde. Bezahlte Gesellschaft, so ist das im Alltag. Aber er... Doch hier zeigte auf die Leiche... Er fuhr zur Hölle. Wenn Sie eine Nutte sind, ist dann der böse Mann da ein Gangster? Ich kannte ihn nicht. Er schien sehr gut erzogen. Ein Geschäftsmann. Vielleicht Import-Export. Brigadier, ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse. Krebstra wandte sich wieder der Dame zu. Kümmern Sie sich nicht um ihn. Wir haben einen anstrengenden Tag hinter uns. Der Adjutant hob einen Finger. Wir haben einen toten Junkie auf einem Hausboot gefunden. Der Adjutant hob den zweiten Finger. Wir haben einen alten Mann in seinem Bett gefunden, der war schon 3 Wochen tot. Die Nachbarn haben uns angerufen. Krebstra betrachtete nachdenklich die Gipsengel, die in Lebensgröße an die gewölbte Decke des Lokals modelliert waren. Und nun das hier. Der Brigadier ist noch jung. Vielleicht wäre er bei der Verkehrspolizei besser aufgehoben. Es ist alles in Ordnung. Yvette lächelte den Brigadier an. Ich mag Sie trotzdem. Sie haben ihn nicht erschossen, Mefrau? Nennen Sie mich Yvette. Nein, ich habe ihn nicht erschossen. Dürfte ich Ihre Handtasche sehen? Ich hoffte, Sie würden es nicht tun. Sie gab ihm die Tasche, De Riers Hand verschwand darin und kam mit einem Gegenstand wieder hervor. Legen Sie es wieder zurück, es gehört mir. Ich möchte nicht, dass es beschlagnahmt wird. Der Brigadier legte das rechteckige, schwere Lederetui in Krebstras Hände, der öffnete es und nahm eine kleine Waffe heraus. Klein, aber wirksam. Eine Derringer, Munition 22er Magnum. Wenn die Kugeln treffen, töten sie, egal wo sie aufschlagen. Sie ist mit zwei Patronen geladen und beide sind noch da. Krebstra öffnete die Pistole. Tatsächlich, da sind sie. Nie benutzt. Wussten Sie das? Warum haben Sie die Waffe nie benutzt? Nun, das ist eine ziemlich dumme Frage. Die Agentur versucht, unsere Kunden zu überprüfen. Aber irgendwann kann ich mal an einen Typen geraten, der... Oder... Na, das verstehen Sie doch. Nur bisher ist mir das noch nicht passiert. Trotzdem. Eine nicht registrierte Feuerwaffe. Sie sind verhaftet, Mefrau. Sie sollten zur Kenntnis nehmen, dass die Strafe streng ausfallen wird. Für mich nicht. Ich bin eine Mutter, die von der Sozialhilfe lebt. Sie werden mich nicht ins Gefängnis stecken, ohne Rücksicht auf mein Kind. Es wartet darauf, dass ich nach Hause komme. Sozialhilfe zu beziehen, wenn Sie über ein anderes Einkommen verfügen, ist illegal. Sie haben wohl die Zeitung nicht gelesen. Strafrechtliche Verfolgungen von Müttern, die Sozialhilfe beziehen, werden normalerweise fallen gelassen. Die Leiche wurde fotografiert und der Doktor sah sie sich an. Na? Ja, schönen Abend noch. Wiedersehen, bis dann. Da werde ich immer noch vernommen? Wie soll ich nach Hause kommen? Es regnet in Strömen und wird keine Taxen geben. Dieser Oma hat Sie hierher gefahren? In einem Leihwagen. Der Wagen steht draußen. Oma wohnt im Hilton. Haben Sie wirklich vor, mich einzusperren? Krebstra sah dich hier an. Pass auf Sie auf. Ich werde einen Blick auf das Auto werfen. Wir sehen uns später auf dem Revier. Der Adjutant ging steifbeinig davon, während der Brigadier der Dame seinen Arm anbot und sie zu dem Dienstfahrzeug der beiden Kriminalbeamten brachte. Warum fahren Sie so einen Wrack? Doch hier hing nun einmal an dem altehrwürdigen Volkswagen. Eine Rostschleuder, knapp davor auseinanderzufallen. Die Schönheit verbirgt sich unter der Oberfläche. Wo möchten Sie hin? Ich dachte, Sie wollten mich ins Gefängnis bringen. Und ich dachte, dass Sie zu Hause ein Kind erwartet. Wie alt ist es? Martin ist gerade 10 geworden. Ich möchte nicht, dass er etwas erfährt. Ich wohne in der Leukenstraat. Es regnete tatsächlich in Strömen und überall standen die Pfützen knöcheltief. Als der Rier in der Leukenstraat einen Parkplatz gefunden hatte, legte er einen Arm um Yvettes Schultern und den anderen unter ihre Knie und trug sie zu der angegebenen Adresse. Bequem? Aber ja, mein Held. Als er sie vorsichtig vor der Haustür absetzte, schwappte das Wasser in Dechirs Schuhen. Yvette öffnete die Tür, von der eine steile Treppe nach oben führte. Ich werde vorangehen, aber versprechen Sie mir nicht, unter meinen Rock zu schauen. Oben hustete Yvette, während sie die Wohnungstür aufschloss. Dieser Aufstieg macht mich jedes Mal müde. Im Wohnzimmer saß ein kleiner Junge vor dem Fernseher und stand auf, um dem Besucher die Hand zu geben. Das ist Martin. Ich heiße Rinus. Martin küsste seine Mutter und sie wünschten ihm gute Nacht. War schön, dich kennenzulernen. Yvette ging kurz mit ihrem Sohn hinaus und als sie zurückkam, betrachtete De Gier die Buchrücken in einem Regal. Sie sind Studentin. Ich habe es fast geschafft. Ich will Rechtsanwältin werden. Möchten Sie etwas trinken? Die kleine Bar in einem antiken Schrank aus Rosenholz war gut bestückt. Luxuriös. Ich habe blödsinnig früh geheiratet. Wir haben beide jahrelang in Fabriken gearbeitet, bis es mir schließlich dämmerte. So bin ich Hostess geworden und gehe tagsüber in die Universität. Noch ein paar Monate und ich habe meinen Abschluss in der Tasche. Und Ihr Mann? Wir ließen uns scheiden. Ihm gefiel das nicht. Er zahlt keinen Unterhalt? Er braucht sein Geld selber. Er hat wieder geheiratet, neue Kinder bekommen und so weiter. Yvette hielt ein Glas hoch. Was darf es sein, Brigadier? Bitte nur Soda, ich bin im Dienst. Yvette goss Wasser aus einer gekühlten Dose in ein Glas. Sozialhilfe und Agentur, Sie machen das sehr gut. Und Oma? Oma schwamm in Geld. Er verkaufte persisches Öl. Ich kenne ihn seit einigen Monaten. So, so. Yvette goss sich einen großen Whisky ein und ließ sich auf die Couch fallen. Seien Sie nicht so ernst, Brigadier. Ich wollte da nicht mit hineingezogen werden. Aber ich habe den Mann gesehen. Er schielte. Ich glaube, dass er auch Perser war. Die Beschreibung des Kellners war ziemlich genau. Es war nur ein kurzer Augenblick. Es schien so, als wolle der Mann an unserem Tisch vorbei, aber dann blieb er stehen und schoss. Plopp. Es war da etwas auf der Pistole, ein Schalldämpfer vermute ich. Darf ich mal telefonieren? Im Büro bei Krebstra klingelte das Telefon. Ja? Ich bin's. Ich habe mit den Leuten von der Autovermietung gesprochen und mit dem Hotel. Sein Name ist Omar Sarab. Ich habe seine Taschen durchsucht. Da war ein Geschäftsbrief der Ölfirma Berg und Company aus Rotterdam. Ich habe meinen Herr Berg zu Hause erwischt. Omar war korrupt. Der verkaufte Öl billiger, wenn Berg ihm Geld nebenbei verschaffte. Omar konnte das Geld nicht mit nach Hause nehmen, so musste er es hier ausgeben. Hast du jemals den Koran gelesen? Was steht da? Er beschreibt die Mäßigkeit. Das einfache Leben hier und das schöne Leben im Himmel. Persien wird von einem Geistlichen regiert und der Geistliche ist eisern. Er ließ Omar erschießen. Ist nur eine Vermutung. Ist auch meine Vermutung. Du, das betrifft uns nicht mehr, Brigadier. Ich werde eine Notiz an den Geheimdienst schreiben, die können das dann ablegen. Warte, ich habe wirklich den Koran gelesen. Er schreibt Gastfreundschaft vor. Da diniert ein Fremder in unserer Stadt und wird erschossen. Wir müssen unsere Arbeit tun. Also bitte, Brigadier, sieh diesen Job als erledigt an. Kein Unschuldiger wurde verletzt. Komm her und unterschreib meinen Bericht, hörst du? Sicher. Eine andere Tugend ist Freundschaft. Du bist mein Freund. Nur noch eine kleine Sache. Ich werde dich am Apollo-Boulevard auflesen. Ich habe eine Idee. Ja, wie soll ich denn da hinkommen ohne Auto? Nimm die Straßenbahn. Yvettes Hand ruhte sanft auf dem Ärmel des Brigadiers. Steig aus der Sache aus, Rinos. Oma wusste, was er riskierte. Dein Adjutant hat recht. Ruf ihn an und verbring etwas Zeit mit mir. Sie gab ihm einen Kuss auf das Kinn. Nein, ich muss jetzt wirklich gehen. Du kannst machen, was du willst. Es regnete immer noch in Strömen und Adjutant Krebstra war bis auf die Haut durchnässt, weil er auf den Brigadier warten musste. Was ist passiert? Unerwarteter Ärger. Ich habe einen Bus beobachtet, dessen Schiebetüren sich öffneten. Und da streckte jemand seine Hände raus und klaute ein Fahrrad. Wir gehören zum Morddezernat. Ich dachte, es würde nur einen Augenblick dauern. Aber das waren Kämpfernaturen. Und dann verspätete sich der Streifenwagen. Richtig, du. Und ich werde hier klatschnass. Also kann ich jetzt bitte nach Hause gehen? Pass auf. Ich gehe von der Theorie aus, dass unser Verdächtiger verunsichert ist. Was würde ein verunsicherter Perser tun, wenn er sich nach ein wenig Bequemlichkeit sehnt? Wir werden heute Nacht keine Bordelle mehr besuchen. Ich streike unwiderruflich. Er ist ein frommer Moslem, Adjutant. Ich glaube, dass er genau in diesem Augenblick jetzt unter seinesgleichen sein wird. Es leben nicht sehr viele Perser in Amsterdam. Und diese wenigen versammeln sich in einem ganz bestimmten Café. Wo? Hier in dieser Straße. Aha. Habe ich recht? Na, es könnte sein. Helle Hosen, Lederjacke? Ganz kurz geschnittenes Haar. Er schielt. Die Dame hat den also doch gesehen. Krebstras Hand tätschelte leicht Dechirs Arm. Hör zu, Rinus. Das Café wird voller MGs sein. Sie könnten Bazookas haben. Und du willst sie mit zwei lächerlichen Pistolen angreifen. Wir werden Verstärkung anfordern. Es dauert Stunden, bis eine SWAT-Einheit zusammengestellt ist. In einem Fall wie diesem können wir nie schnell genug handeln. Der Killer ist noch nervös und macht bestimmt Fehler. Krebstra ließ seine feuchte Zigarette fallen. Auf geht's. Die Fenster des Cafés waren mit braunen Papierbögen zugeklebt. Nicht gerade ein angenehmer Ort, Brigadier. Ja, ich war schon mal da. Das Café war überfüllt. Einen schönen guten Abend, alle miteinander. Ein junger Mann, der den Beschreibungen des Kellners und Yvettes entsprach, schlüpfte durch eine Tür auf der anderen Seite des Raums. Hey! De Gier erwischte den Verdächtigen im Hinterzimmer und hatte seine Pistole als erster gezogen. Gehen wir! Der Verdächtige wurde auf den Rücksitz des Volkswagens gequetscht. Ich sag dir was. Jeder da drin war bewaffnet. Also muss ich wirklich mit dir zusammenarbeiten. Doch hier zeigte Krebstra die Waffe des jungen Mannes. Der Beweis, Adjutant. Wir haben unseren Mann. Prima. Zurück zum Revier, den Verdächtigen einsperren, Schluss für heute. Ich spendiere dir einen. Der Verdächtige murmelte etwas auf Persisch. Geht's auch in einer anderen Sprache? Tötet mich, dann komme ich in den Himmel. Nicht jetzt. Du wirst eine Ruhepause einlegen müssen. Ein Idealist fängt den an. Du solltest ihn laufen lassen, Brigadier. Er ist dein Bruder im Geiste. Lass ihn uns zuerst vernehmen. Glaubst du, dass er gestehen wird? Natürlich. Sein Mut gleicht dem meinen und verdampft unter Stress. Er wird wie ein Egret singen. Egret? Ein persischer Vogel. Im Büro saß der Verdächtige aufrecht auf der Kante des Stuhls und hielt seine Arme in Abwehrstellung verschränkt. Der will überhaupt nichts aussagen. Die Zeit läuft davon. Können wir jetzt einen trinken gehen? Trier nahm ein paar neue Lederhandschuhe aus seiner Schublade und zog sie sich langsam an. Ja, was nun? Der Verdächtige muss jetzt denken, dass ich ihn zusammenschlagen werde. Hebstra studierte eingehend den Gesichtsausdruck des Verdächtigen. Ich werde dir dabei helfen. Hebstra zündete sich eine dicke Zigarre an und sog daran so fürchterlich, dass die Spitze in unheilvollem Rot erglühte. Bitte. Nein. Mach das nicht. Name des Auftraggebers. Trier ließ das Leder seiner Handschuhe knarren und Hebstras Zigarre sprühte Funken. Karim. Adresse. Rubenstraat. Der Verdächtige nannte auch gleich die Telefonnummer. Die sollten ihre Killer besser instruieren. Hebstra legte die Zigarre weg und Dechir zog die Handschuhe aus. Wissen Sie nicht, dass wir die tolerantesten Polizisten auf der ganzen Welt sind? Nun? Mein Herr Karim wird diplomatischen Status besitzen. Er wird bewaffnet sein, Leibwächter beschäftigen und Hunde halten. Vielleicht springt unser Leopard an, wenn wir klingeln. Nur diesen letzten Schachzug noch. Die Beschwerden können wir uns morgen anhören. Heute ist heute. Wird schön werden, Adjutant. Eine Jagd in der Nacht. Sieh mal, Jane wohnt in der Rubenstraat. Ich werde durch ihre Wohnung gehen und vom Dach aus angreifen. Halte Jane da raus. Jane ist Streifenpolizistin. Kein Attentäter wie du. Du klingelst. Tritt die Tür ein, dann ist er gewarnt. Er wird versuchen, über das Dach zu entkommen. Da warte ich auf ihn und nehme ihn fest. Sein Finger wird am Abzug einer Uzi liegen. Auf mich gerichtet, Adjutant. Du wirst unten in Sicherheit sein. Und was ist, wenn er dich trifft? Dann bist du mich los. Rinus, du hast den Verstand verloren. Jane, die Streifenpolizistin, sah den Brigadier ungläubig an, als sie die Tür öffnete. Weißt du, wie spät es ist? Bist du betrunken oder was? Stocknüchtern, aber bei der Arbeit. Denkst du, dass ich immer verfügbar bin, wenn du ein bisschen zu heftig drauf bist? Es tut mir leid, wenn ich dich belästige, aber ich muss bei dir aufs Dach. Lass mich durchs Fenster raus. Jane hielt Dechirs Beine fest, als er auf dem Fensterbrett stand. Er hangelte sich auf das Dach und knipste eine Taschenlampe an. Die Scheinwerfer des unten geparkten Volkswagens blinkten kurz auf. Huch! Dechir schlitterte über die nassen Dachziegel, während Hebstra aus dem Wagen stieg und bei Karim klingelte. Verflucht! Am Himmel waren nur Wolken, kein Mond. Dechir stolperte auf dem Dach herum und war bereit aufzugeben. Oh Gott. Da quietschte auf dem Dach gegenüber eine Luke und Karim hiefte seine Körperfülle empor. Hallo! Karim schoss. Lassen Sie Ihre Pistole fallen, Sie sind umstellt! Karim fluchte und Dechir ebenfalls. Dann schossen sie abwechselnd. Lassen Sie Ihre Waffe fallen, es hat keinen Sinn! Karim war korpulent und nicht mehr ganz jung. Und nun war er auf einem heidnischen Dach verloren. Seien Sie nicht verrückt, geben Sie auf, mein Herr! Karim schoss weiter. Es ist Ihre letzte Chance. Ich zähle bis drei, dann werde ich Sie holen. Karim feuerte, bis seine Pistole nur noch klickte. Er wollte ein neues Magazin nachschieben, aber es rutschte ihm aus der zittrigen Hand. Er stolperte und versuchte noch, sich festzuhalten. Oh nein. Hebstra hörte den Schrei aus dem Hinterhof des Hauses, seufzte und ging zum Wagen, um die Zentrale zu verständigen. Inzwischen saß der Chir bei Jane in einem Sessel und hatte eine Wolldecke um sich geschlungen. Ihm klapperten die Zähne vor Kälte. Was hast du getan? Ich kannte diesen armen Araber. Netter, freundlicher alter Mann. Ich kannte auch seine Frau. Wir gingen oft zusammen auf den Markt einkaufen. Es tut mir leid. Am nächsten Vormittag griff Yvette beim Morddezernat an. Ja, Frau Evers. Stehe ich noch unter Arrest oder nicht? Nein. Und meine Derringer? Dechir nahm Hebstra den Hörer aus der Hand. Bist du heute Abend zu Hause? Ich arbeite. Morgen? Morgen Abend auch. Weiter kann ich nicht im Voraus planen. Yvette besuchte Dechir am Wochenende, nachdem sie ihn vorher angerufen hatte, und sah sich sein Apartment an. Hier lebst du also? Sicher. Gefällt's dir nicht? Es ist so klein. Es ist ja auch nur für mich. Setz dich. Dechir zeigte auf sein Bett, das von einem polierten Kupferrahmen zusammengehalten wurde und fast den ganzen Raum ausfüllte. Es ist alt, aber bequem. Stühle habe ich keine. Dechir kratzte sich am Hintern. Magst du eine Tasse Tee? Ich habe gerade welchen gemacht. Gern. Mit der Tasse reichte ihr auch die Derringer, die er aus einer Schublade fischte. Bitte. Yvette machte ihre Handtasche auf und ließ die Waffe hineingleiten. Danke. Ich habe sie extra für dich gesäubert und geölt. Der Hahn war ganz hübsch angerostet. Yvette legte ihre langen Beine übereinander. Du lebst in einem kleinen, gemütlichen Zimmer. Dechir verbeugte sich. Ein Mann von deinem Kaliber. Ich bin überrascht, Brigadier. Yvette nahm sich eine Zigarette und wartete, bis Dechir ihr Feuer gab. Du könntest alles haben, was du dir wünschst. Yvettes Hand berührte leicht sein Haar. Ich bin gekommen, um dich an der Wirklichkeit zu beteiligen. Die Agentur knüpft Verbindungen von hier bis zum Mittleren Osten und bis zu den karibischen Inseln. Die Agentur braucht Helden wie dich, die reisen wollen. Du könntest in Aruba leben, in einer Villa. Doch hier sah Yvette an und dachte nach. Du wärst dafür geeignet. Warum willst du mir den Job verschaffen? Die Agentur zieht deinen Mann vor. Und außerdem gibt es ja auch noch Martin. Der braucht mich noch ein paar Jahre. Nein, ich nicht. Ich suche nach was anderem. Sie kniete sich neben ihn und stieß ihn an die Schulter. Warum hast du Karim vom Dach gestoßen? Was hatte er dir getan? Er wollte Oma nicht in Ruhe essen lassen. Ich beschütze die guten Sitten unserer Stadt. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Vielleicht sollte ich dich so nehmen, wie du bist. Ich habe schon mit vielen Idioten geschlafen. Vielleicht waren sie alle von der gleichen Sorte. Ich wette, das waren sie wirklich. Doch hier half Yvette in den Mantel und brachte sie zur Tür. Auf Wiedersehen. Sie lächelte ihn an. Wiedersehen. Und grüß Martin. Adjutant Krebstra und Brigadier de Chier saßen in ihrem alten, klapprigen VW und steckten in einem Stau. Vor ihnen in der Einbahnstraße hielt ein Lieferwagen, der entladen werden musste. Was für ein ereignisloser Abend. Auch auf den Adjutanten wirkte die Person nicht sonderlich verdächtig. Ein altmodischer Mann mit langen Haaren und Fliegerlederjacke, einem hängenden Schnurrbart und nervösen kleinen Augen. Da sieh mal, eine verdächtige Person. Adjutant, du sollst nicht einfacher Bürger belästigen. Trotzdem, da führt doch was im Schilde. Woher willst du es wissen? Einen Moment, bin sofort wieder da. Dem Brigadier war nicht recht klar, was der Adjutant vorhatte. Deshalb sah er sich nur einfach an, wie dieser seine Arbeit machte. Polizei, verstanden? Der Mann hatte verstanden, denn er war ein Profi. Allerdings auf der anderen Seite des Gesetzes. Während er einen Plastikausweis studierte, der mit ruhiger Hand vor sein Gesicht gehalten wurde, hob er einladend die Arme. Fühlen Sie ruhig mal nach. Die Finger des Adjutanten fühlten. Aha. Das war ein kleiner, transparenter Plastikumschlag. Aha. Das war ein dickes Bündel Banknoten. Kommen Sie bitte mit uns. Der Adjutant führte den Mann zum Rücksitz des verrosteten und verbeulten Volkswagens. Da schlendert man unschuldig und nichts Böses ahnend die Straße runter. Und was passiert, hä? Was ist in dem Umschlag? Heroin. Tja, tja, tja. Ein 0,5 Gramm. Ausschließlich zum Eigenbedarf. Keinen Grund für Ihren fetten Freund, mich gleich zu verhaften. Und wie viel Geld habe ich hier? 100.000. Mehr als ihr zwei in einem ganzen Jahr verdient. Es gehört mir. Geben Sie es zurück. Übrigens, ich bin nicht fett. Ich bin stabil gebaut. Versuchen Sie es mal mit Null-Diät. Bei meinem Vater hat es funktioniert. Das ganze Fett ist quasi weggeschmolzen. Natürlich musste man ihn im Krankenhaus einsperren. Im Polizeipräsidium wurde der Mann in eine Zelle gesteckt. Tun Sie mir das nicht an. Das ist illegal. Habt ihr sie nicht mehr alle? Seit wann könnt ihr denn in der demokratischsten Stadt unseres wunderbaren Landes einen freien Bürger einsperren? Nur weil er zufälligerweise Cash und eine geringfügige Menge einer hilfreichen Droge bei sich führt. 10 Minuten später betraten Krebstra und Bechir die Kantine des Polizeipräsidiums. Hat unser Gast nicht recht? Wieso bezeichnest du ihn als einen Verdächtigen? Der Brigadier betrachtete sein Spiegelbild in einem Fenster, strich über seine dichten Locken und korrigierte den Sitz eines bunten Seidentuchs, das raffiniert gefaltet in seinem maßgeschneiderten Jeanshemd steckte. Du bist auch ein gut aussehender Mann. Und intelligent dazu. Hat sich unser Mann nicht im übelsten Teil des Rotlichtbezirks aufgehalten? Und bist du dir nicht der Tatsache bewusst, dass er das Profil eines Dealers der schlimmsten Sorte hat? Sie holten sich jeder ihren Kaffee und setzten sich an einen Tisch. Er hat keinen Ausweis dabei und wir sind nicht verpflichtet, ihm zu glauben, dass er wirklich Jan Janssen heißt. Falls ein solches Individuum nachts aufgegriffen wird, können wir die Person bis 11 Uhr des folgenden Morgens festhalten. Morgen, wenn ich ausgeschlafen habe, werde ich ihn ausführlich verhören. Aber jetzt werde ich nichts anderes tun, als nach Hause gehen. Nachdem du das Geld an einem sicheren Ort deponiert hast. Krebstra schob seine Tasse fort. Richtig. Komm mit. Du kannst den Safe abschließen, wenn ich fertig bin. Der Safe war ein einfacher gusseiserner Geldschrank, der sich im Büro des Kommissaris hinter einem Ölporträt eines Hauptmanns der Garde aus dem 17. Jahrhundert in der Wand verbarg. 100.000. Stell dir vor, das ist der Gegenwert von 1.000 gestohlenen Fahrrädern oder Autoradios. Oder es wurde dem Verdächtigen für eine dreckige Droge übergeben. Das Schloss des Safes quietschte, als der Brigadier den alten, leicht angerosteten Schlüssel drehte. Hast du Jan Jansen eine Quittung ausgestellt? Das mache ich noch. Man hat mir nie nachsagen können, dass ich unsere Vorschriften zu frei auslege. Später begleitete der Chir Chebstra zu Fuß nach Hause. Ich weiß nicht. Oder besser gesagt, ich weiß es doch. Ich weiß, dass ich bei allem Respekt anderer Meinung bin. Als ich? Ja. Ich denke, ich bin anderer Meinung. Du besitzt nicht den geringsten Hinweis, dass eine Straftat begangen wurde. Die Person ist einfach nur in der Gegend rumgelaufen und hatte eine geringfügige Menge Stoff dabei. Das Bargeld, natürlich. Das Bargeld ist schon okay. Dann ist er also kein Dealer. Doch. Vielleicht, höchstwahrscheinlich. Ich sag dir eins, schieß ihn in den Rücken, schmeiß ihn in die Gracht. Damit werden wir den Bastard los. Der Chir lächelte. Aber sowas tun wir ja nicht. Das weißt du doch. Am nächsten Morgen wurde die Identität des Verdächtigen bestätigt. Der Chir fand Jan Jansen im Telefonbuch und rief die Nummer an. Eine Freundin des Verdächtigen meldete sich. Er ist die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Geht Jan arbeiten? Nein, das tut er nicht. Wir haben in den letzten Jahren von der Sozialhilfe gelebt. Behalten Sie ihn ruhig eine Weile da. Jan Jansen lächelte, als Chebstra und der Chir ihn in ihr Büro bringen ließen. Und? Woher haben Sie die 100.000? Warum sollte ich Ihnen das sagen? Das brauche ich nicht. Jan Jansen strich sich über das unrasierte Kinn. Und jetzt lassen Sie mich sofort gehen. Mangel an Beweisen. Und geben Sie mir das Geld zurück. Der Adjutant zeigte mit seiner Zigarre auf den Brigadier. Du hast doch einen Schlüssel zum Safe. Würdest du etwas ausmachen, das Geld zu holen? Chebstra rauchte seine Zigarre und Jan Jansen schaute aus dem Fenster, während sie auf der Chir warteten. Es dauerte eine Weile. Was ist denn mit dem Brigadier passiert? Da klingelte das Telefon. Du hör mal. Hörst du? Ja. Ja. Das Geld ist weg. Chebstra stöhnte. Es ist spurlos verschwunden. Chebstra legte den Hörer auf. Sie warten hier. Ich bin sofort wieder da. Und mein Geld? Ich sag Ihnen was. Gehen Sie jetzt am besten nach Hause. Das Geld ist in der Verwaltung. Ich muss erst noch einige Formalitäten erledigen. Kommen Sie um die Mittagszeit wieder. Wenn ich mein Geld nicht wiederkriege, werde ich hier einen ziemlichen Wirbel veranstalten. Chebstra seufzte. Sagen wir heute Nachmittag um 5. Unsere Verwaltung arbeitet langsam. Als Chebstra das Büro des Kommissars betrat, hängte der Chir das Porträt des alten Hauptmanns gerade wieder an seinen Platz. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich habe gestern Abend in deiner Gegenwart das Geld da reingelegt. 100.000 Guldenscheine, zusammengehalten von einem roten Gummi. Es ist gestohlen worden, Adjutant. Die Tür ging auf und eine junge Frau mit Staubtuch und Besen kam herein. Guten Morgen, Frau Antoinette. Was machen Sie hier? Ich versuche hier alles sauber zu halten und Sie beide bringen immer wieder alles in Unordnung. Morgen kommt der Kommissaris zurück und erwartet, ein ordentliches Büro vorzufinden. Raus jetzt! Chebstra runzelte die Stirn. Was ist denn noch? Stehen Sie mir nicht im Weg herum. Der Adjutant holte tief Luft. Wirklich, Jungfrau Antoinette. Sie sehen doch so hübsch aus. Was ist denn heute mit Ihnen los? Wir versuchen hier nur unsere Arbeit zu machen und Sie brüllen uns einfach an. Der Brigadier warf einen kurzen Blick auf seine Uhr. Es ist noch nicht mal 9. So früh brauchten Sie gar nicht hier zu sein. Gehen Sie doch noch ein Tässchen Kaffee in der Kantine trinken. Jungfrau Antoinette reckte ihren schlanken Rücken und stemmte ihren Busen gegen die knapp sitzende Bluse. Ich bin so früh gekommen, weil ich meine Arbeit besonders gut machen will. Jungfrau Antoinette, versuchen Sie doch zur Abwechslung, uns mal zu helfen. Uns fehlen 100.000 Gulden. Ich habe das Geld gestern Abend hier im Safe deponiert. Der Brigadier ist mein Zeuge und Sie wissen nicht zufällig, was aus dem Bündel geworden ist. Was? Jungfrau Antoinette setzte sich auf einen Stuhl und schlug die langen Beine übereinander. Wollen Sie etwa sagen, dass hier im Polizeipräsidium im Büro des Kommissars Hunderttausende einfach so verschwunden sind? Geld, das einem Bürger unserer Stadt gehört. Der kommt heute Nachmittag um 5 zurück und wenn es bis dahin nicht wieder aufgetaucht ist... Oh nein, nein. Jungfrau Antoinette lachte leise. Gibt's daran irgendetwas besonders Komisches? Ihr beide werdet doch immer eingesetzt, wenn es um besonders schwerwiegende Verbrechen geht. Worauf wartet ihr also noch? Stürzt euch in den Fall. Wie wäre es, wenn Sie uns einen Kaffee besorgen würden? Jungfrau Antoinette hob ihren üppigen Körper und ging mit schwingenden Hüften zur Tür hinaus. Sieht sie nicht toll aus? Seit Monaten schon versuche ich sie anzumachen. Bisher ohne Erfolg. Ich will doch nur ein wenig Wärme und Herzlichkeit teilen. Wirst du jemals versuchen, dich mit einer gerade anstehenden Aufgabe ernsthaft auseinanderzusetzen? Wärme. Und damit meine ich nicht einfach bloß körperliche Wärme. Ich rede von Liebe. Was zählt denn sonst schon auf dieser Welt? Jungfrau Antoinette brachte ordentlich auf einem Tablett 3 Plastikbecher mit Kaffee. So, und jetzt erzählt mal, was passiert ist. Wenn Sie... Sie zeigte auf Freibstra. ...das Geld in den Safe gelegt haben. Und Sie... Sie zeigte auf Duchir. ...dabei waren und es gesehen haben. Dann sollten Sie... Sie zeigte weiter auf Duchir. ...jetzt verhaftet werden. Warum ausgerechnet ich? Geld hat mir noch nie was Besonderes bedeutet. Weil Sie ein unmoralischer Mann sind, der schnell altert. Das Einzige, was ich Sie tun sehe, ist, den Frauen nachzusteigen. Um eine echte Beziehung zu einer Frau herzustellen, meinen Sie jetzt wahrscheinlich eine Menge Geld ausgeben zu müssen. Duchir dachte nach und Jungfrau Antoinette zeigte wieder auf Krebstra. Sie auch. Sie sind ebenfalls ein unmoralischer Mann. Sie haben Ihre Frau verlassen und sind jetzt auf der Suche. Sie wollen sich teure Kleidung kaufen, um ihr ganzes Fett vertuschen zu können. Ich bin nicht fett. Und demnächst werde ich eine Null-Diät ausprobieren. Wie wäre es denn mit Adjutant Goldsmar? Der hat auch einen Schlüssel zum Safe. Hofinspektor Halber ebenfalls und natürlich der Kommissaris. Alles in allem gibt's 5 Schlüssel. 2 davon haben Sie. Der Kommissaris ist in Österreich zur Kur. Goldsmar habe ich schon eine lange Zeit nicht mehr gesehen und Halber hat keinen Dienst. Goldsmar macht auf einer Insel irgendwo im Norden Urlaub und Halber soll sich angeblich morgen wieder zum Dienst melden. Sag mal, Brigadier, bist du auch ganz sicher, dass du gestern Abend nicht nochmal zurückgekommen bist? Ich bin nach Hause gegangen. Schluss jetzt, Sie waren es. Geben Sie also das Geld raus. Jungfrau Antoinette sah auf Ihre Uhr. Außerdem ist es 9:00 und ich muss hier Ordnung machen. Suchen Sie sich irgendeine Beschäftigung. Komm mit, Brigadier. Sie telefonierten mit dem Kommissaris in Österreich, erreichten Adjutant Goldsmar auf seiner Insel im Norden und riefen mir Frau Halber an, die sagte, dass sie ihren Mann schon mehrere Tage und Nächte nicht gesehen habe, weil er an einem Geheimauftrag arbeite. Halber hat seine Frau angelogen. Er hat einfach nur Urlaub. Der Hofinspekteur geht fremd. Hast du eine Ahnung, wo und mit wem? Meinst du, der gibt gerade 100.000 Gulden aus? Natürlich nicht. Der Hofinspektor ist über jeden Verdacht erhaben, Adjutant. Wie könnten wir es wagen, sowas zu denken? Es klopfte und ein Gefängniswärter kam herein. Was können wir für Sie tun? Wissen Sie zufälligerweise, wo ich Hofinspektor Halber finden kann? Der hat Urlaub. Könnten Sie mir dann vielleicht das da unterschreiben? Der Wärter kramte ein Formular heraus und Krebstra las es sich durch. Wer ist diese Gefangene? Eine Kolumbianerin, illegal eingewandert. Sie wird nächste Woche wieder in ihr Land abgeschoben. Der Hofinspektor hat sie im Rahmen einer Sonderermittlung freigelassen, aber sie müsste inzwischen eigentlich wieder hier sein. Bitte unterschreiben Sie das Formular. Ich muss mein Papier kaum in Ordnung halten. Krebstra weigerte sich und der Wärter kehrte missvergnügt zu seinen Zellen zurück. Unser Hofinspektor braucht eine hübsche Ausländerin für eine private Ermittlung? Augenblick. Der Adjutant verließ den Raum und war nach kurzer Zeit wieder zurück. Der Computer sagt, dass die Verdächtige nicht vor Gericht gestellt werden wird. Sie ist heroinsüchtig und es ist einfacher, sie möglichst schnell abzuschieben. Ich habe ihr Foto gesehen. Sie sieht wirklich sehr hübsch aus. Was soll man sich da denken? Krebstra nickte. Amtsmissbrauch. Soll man der Sache nachgehen? Ich möchte keine Kollegen anschwärzen. Aber ganz unter uns. Ja. Nein, ich weiß ja nie irgendwas, aber du scheinst immer eine Menge zu hören. Was weißt du über Halber? Ich gehe da ab und zu mal in eine Kneipe. Irgendwann letzte Woche bin ich dabei, Brigadier XYZ über den Weg gelaufen. Ein Bursche vom Geheimdienst. Krebstra trommelte mit den Fingern auf seinen Schreibtisch. Ja? Also, ich sage Hallo und dieser XYZ, ein Kollege, der mir in gewisser Hinsicht noch einen Gefallen schuldet, erzählt mir von diesem BMW. Ein beschlagnahmter Wagen, der aber irgendwie aus unserer Garage verschwunden war. XYZ kannte den Wagen. Er gehört einem Zuhälter, der groß im Kokaingeschäft mitmischt. Kannst du mir folgen? Ich bin ganz Ohr. Mein Bekannter sieht also den BMW durch die Gegend fahren. Halber am Steuer und ein hübsches Mädchen neben ihm. Neugierig wie der Mann ist, folgt er dem Wagen. Du weißt, wie neugierig diese Typen sind. Sehr neugierig. Der BMW wurde dann vor einem Hotel geparkt, am Ufer eines Sees auf dem Land. Es ist gar nicht sehr weit von hier. Gehen wir. Der Mann an der Hotelrezeption studierte eingehend die Plastikkärtchen. Städtische Polizei Amsterdam. Ganz richtig. Mordkommission. Der Mann lächelte höflich. Hier gab es keine Morde, Adjutant. Und Sie sind ziemlich weit von zu Hause fort. Drier entfernte sich von der Rezeption. Tut mir leid, Brigadier. Der Gentleman und seine Freundin sind noch nicht aufgestanden. Unser Gast hat Anweisungen hinterlassen, dass er auf keinen Fall gestört werden möchte. Solange Sie keinen Haftbefehl vorweisen können, fürchte ich, dass ich Sie bitten muss, das Hotel wieder zu verlassen. Darf ich mal telefonieren? Bei der örtlichen Polizeistation meldete sich ein Brigadier, der sagte, er würde in 5 Minuten da sein. Und das war er auch. Ich habe nichts dagegen. Widerwillig zeigte der Hotelangestellte den Dreien das Zimmer. De Gier hämmerte gegen die Tür und diese wurde schließlich einen Spalt breit geöffnet. Verschwinde, De Gier. Ich bin nicht im Dienst. Krebstra lehnte sich gegen die Tür und Halber trat einen Schritt zurück. Tut mir leid, mein Herr. Im Bett saß ein nacktes Mädchen und zog sich die Decke vor die Brust. Bei allem Respekt, mein Herr, das hier ist nicht in Ordnung. Die Señorita sollte in ihrer Zelle sein. Buenos dias. Hofinspekteur Halber wickelte sich ein Handtuch um die Hüfte. Was glauben Sie denn? Ihre Frau hat uns gesagt, dass Sie an einem Geheimauftrag arbeiten. Sie sollten Ihre Nase nicht in meine Angelegenheiten stecken. Wir müssen unbedingt mit Ihnen sprechen, mein Herr. Schön, dann halten Sie den Mund, was diese Sache hier angeht. Mann, ich krieg hier keine Luft mehr. Übrigens, Sie sind nicht zufälligerweise gestern Abend auf einen Sprung ins Präsidium rein? Wozu? Ich hatte eine bessere Beschäftigung. Die Dame ist süchtig. Von Zeit zu Zeit beschlagnahmen wir etwas Heroin. Ich hatte zufällig ein ganz klein bisschen. Nehmen wir doch nur mal an, Sie hatten nichts. Für gewöhnlich ist immer eine kleine Menge im Safe des Kommissars. Vielleicht haben Sie sich das einfach noch geholt? Halber schüttelte den Kopf. Und dabei haben Sie rein zufällig noch 100.000 Gulden gesehen und die vielleicht gleich mitgenommen. Es wäre für alle Beteiligten erheblich besser, wenn Sie das Geld jetzt wieder zurückgeben. Halber pfiff leise und rieb sich die Nase. Ich nicht. Ich war die ganze Zeit über hier und beschäftigt. Doch hier setzte sich auf das Bett und lächelte das Mädchen an. Nein, nicht ich. Und euch beiden rate ich, das Geld wieder aufzutreiben. Halber deutete auf die Tür. So, und wenn Sie jetzt nichts dagegen haben, halt zum Beinbruch, Kollegen. Na, ich wusste gar nicht, dass du solche Wörter kennst. Der Adjutant fluchte auf wirklich unanständige Weise. Unser Hofinspektor ist genau das, was du gerade gesagt hast. Aber das Geld hat er nicht angerührt. Na, wieso nicht? Er ist korrupt, aber verrückt ist er nicht. Wir werden heute um 5 Alarm schlagen müssen und dann wird er zwangsläufig in die folgende Ermittlung mit hineingezogen werden. Wenn Halber das Geld gestohlen hätte, würde er es jetzt zurückgeben. Das verstehst du doch, oder nicht? Krebster brummte. Ich habe Hunger. Lass uns irgendwo ein Happen essen gehen. Krebster trank 3 Tassen Kaffee, während er hier 2-mal das Tagesgericht bestellte. Wenn ich dir nur zusehe, wird mir schon schlecht. Dechir ließ sich seinen Appetit nicht nehmen. Und was machen wir jetzt? Während Krebstra auf Jan Jansen wartete, versteckte sich Dechir im Büro des Kommissaris. Um 5:05 hörte er, wie die Tür geöffnet wurde. Buh! Juffrou Antoinette stieß einen Schrei aus und presste eine Hand gegen ihre Brust. Könnte ich das Geld jetzt haben? Ich hab's ein bisschen eilig. Juffrou Antoinette griff in ihre Handtasche und gab ihm ein dickes Bündel, das von einem roten Gummi zusammengehalten wurde. Wo haben Sie das gewusst? Ich habe jetzt keine Zeit, erkläre ich später. Um 6:30 hole ich Sie ab. Jan Jansen stand vor Krebstras Schreibtisch und streckte seine Hand aus. Ich sage es jetzt zum allerletzten Mal. Wenn Sie mir das Geld nicht geben wollen, werde ich mit Ihren Vorgesetzten sprechen. Krebstra konnte nur die Decke anstarren, da betrat ich hier den Raum. Hallo. Das Geld werde ich so oder so bekommen, aber ihr beiden werdet bis zur Halskrause in Schwierigkeiten stecken. Aber bitte, hier ist es. Wann kann ich die Quittung auch gleich zurückbekommen? Wieso hat das so lange gedauert? Dechir zuckte die Achseln, während Jan Jansen die Geldscheine einsteckte. Die Verwaltung arbeitet eben immer sehr langsam. Sie können von Glück sagen, dass Sie nicht bis morgen warten mussten. Aha. Wird es Ihnen etwas ausmachen, uns jetzt alleine zu lassen? Wir haben noch eine Menge zu erledigen. Jan Jansen blickte vom einen zum anderen und ging, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Wie? Ganz einfach. Juffrou Antoinette besaß auch einen Schlüssel. Sie macht den Safe sauber, denn sie macht ihre Arbeit eben sehr gründlich. Beim Abstauben war ihr das Geld im Weg und sie legte es zur Seite, hinter einen Blumentopf. Das hat sie dann natürlich vergessen. Doch glücklicherweise fiel es ihr wieder ein, als ich sie vorhin danach fragte. Dich hier bitte, ja? Doch, wirklich. Du hast ja gar keine Ahnung, wie gründlich die Frauen sind. Vielleicht sollten wir Adjutant Goldschmidt die Schuld an dem Versehen geben. Du weißt, dass er seine Sachen immer rumliegen lässt. Wahrscheinlich hat er seinen Schlüssel mal wieder vergessen einzustecken. Und Juffrou Antoinette hat sich bei dieser Gelegenheit einen Zweitschlüssel anfertigen lassen, um im Safe Staub wischen zu können. Krebstras Mund klappte zu. Erst dachte ich, du würdest gähnen, aber es hat einfach zu lange gedauert. Die nette Juffrau Antoinette stiehlt einfach das Geld nur, um uns in Verlegenheit zu bringen? Aber wieso hat sie es zurückgegeben? Such nicht immer nach den niedrigsten Motiven. Muss jetzt los. Duschen, rasieren, umziehen und alles. Hab noch eine Menge vor. Mach's gut. Tschüss. Es war 23:30 am selben Abend und Dechir und Juffrau Antoinette saßen in einem Café an einem Tisch einander gegenüber. Vielleicht mag ich sie ja doch. Trotz allem. Sie nippte an ihrem Kaffee und starrte ihn über den Rand der Tasse an. Möchten Sie gerne meine Hand halten? Sie griff nach seiner Hand und er drückte die ihre behutsam. Ich lebe allein. Sie machte dem Kellner ein Zeichen. 2 Cognac auf meine Rechnung, bitte. Antoinette? Sie haben sich einen Nachschlüssel machen lassen. Dieser chaotische Goldsmer hat seine immer wieder auf dem Schreibtisch liegen gelassen. Weil Sie genau wussten, dass wir manchmal eine ganze Menge Geld in dem Safe aufbewahren. Ja. Sie knabberte an einem Nagel ihrer freien Hand. Ich dachte, ich könnte vielleicht irgendwo in Südfrankreich ein kleines Café aufmachen. Aber Sie haben das Geld zurückgegeben. Es macht mir nichts aus zu stehlen. Und ich wollte schon immer mal 100.000 stehlen. Der Kellner brachte die Gläser mit dem Cognac und stellte sie auf den Tisch. Danke. Sie hob ihr Glas. Es ist verrückt. Selbst von meinem Gehalt zieht der Staat noch seine 30% Steuern ab. Sie bestehlen mich? Also habe ich es mir einfach zurückgenommen. Zum Wohl? Sie tranken und Dechir streichelte ihre Hand. Wieso haben Sie es zurückgebracht? Das ist nämlich der Teil der Geschichte, der mir keine Ruhe lässt. Weil ich den Kommissar es nicht unglücklich machen wollte. Er ist ein freundlicher kleiner alter Herr deshalb. Und was ist mit uns? Rebstra ist auch ein netter alter Knabe. Er hat seine Frau verlassen. Sie hat ihn verlassen. Sie kriegt den größten Teil seines Gehalts und es geht ihr ziemlich gut. Und Sie? Was ist mit Ihnen, Sie betörender Brigadier? Sie sind doch hinter uns allen hier. Die arme Jane aus der Funkzentrale, sie hat ihretwegen schon mal schrecklich geheult. Sie möchte mich heiraten, aber ich möchte überhaupt niemanden heiraten. Ich möchte eines Tages mit einem Boot nach Neuguinea. Das ist mehr als 16.000 Kilometer weit weg. Da gibt es noch Täler, in die noch nie ein Mensch seinen Fuß gesetzt hat. Antoinette schob ihre feuchte Unterlippe vor. Und was wollen Sie dann von mir? Ich möchte Sie bewundern. Was das bedeutet, weiß ich. Dechir kratzte sich am Hintern. Jane hat recht. Sie sagt, Sie würden es immer tun, wenn eine Frau Ihnen nachgibt. Antoinette lachte und tätschelte Dechirs Hand. Sind Sie jetzt nervös? Ich? Nicht heute Abend. Er brachte sie nach Hause und gab ihr vor der Tür einen Kuss. Haben Sie Lust, morgen zum Abendessen zu kommen? Ich werde etwas Japanisches kochen. Krebstra war ebenfalls eingeladen, doch er musste schon ziemlich früh wieder fort. Warum bleiben Sie nicht noch ein bisschen? Nein. Ich muss wirklich gehen. Antoinette begleitete Krebstra zur Tür und als sie zurückkam, kratzte Dechir sich wieder am Hintern. So. Und jetzt werde ich dich verführen. Hast du was dagegen? Nein, sagte Dechir. Dagegen hätte er nichts. Sie hörten. So etwas passiert doch nicht. Kriminalhörspiel von Peter Micheladiges nach 2 Kurzgeschichten von Jan Willem van der Wetering. Es sprach Erzähler Hans-Peter Hallwachs, Rebstra Charles Wirz, Dechir Matthias Ponnier, Yvette, Nina Danzeisen, Jan Jansen, Heinrich Gieskes, Juffrau Antoinette, Heidemarie Rohwetter und Manfred Böhm, Judith Herbster, Johannes Hertel, Monika Hessenberg, Edgar Hoppe, Clemens Lachnicht, Walter Laukwitz, Heinz Meyer, Jörg Rathjen und Hans-Edgar Stecher. Ton Roland Seiler, Schnitt Regina Kraus. Aufnahmeleitung Johannes Hertel, Regie Peter Micheladiges. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1990. Dramaturgie Klaus Schmitz,